إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Es ist soweit, Brüder, barakallahu fikum, dass wir mit unserem Buch Fatawa al-A'immati Najdiyya beginnen. Fatwa von Ulema Najd, von den Imamen von Najd. Nicht zu verwechseln, das Buch von Sheikh Mithat Ali Faraj mit dem Buch Ad-Durr al-Thaniyya, das bekannte Buch. Aras, wir werden an erster Stelle, inshallah ta'ala, wieso haben wir dieses Buch genommen? Das sind Aussagen von den größten Ulema und den größten Imamen des Islams. Ja? Deswegen wird es keinen geben, der uns irgendwas sagen kann. Ah, ihr seid dies, ihr seid so. Wir werden die Ulema aus unserer Zeit, was heißt der Ulema unserer Zeit? Die in den letzten 30, 50 Jahren gelebt haben. Von denen erwähnen wir gar nichts. Sondern wir erwähnen was? Die Aussagen der früheren großen Ulema. Ja? Versetze mich, barakallahu fikum. An erster Stelle, damit wir selber die Sache lernen, Alhamdulillah. Ja? Und an zweiter Stelle, dass wir den Murji'a, die sich Salafis nennen, Salafi, die befolgen die Salafus Salih und so weiter und so weiter, aber in Wirklichkeit Murji'a sind. Weil nicht nur Murji'a, sondern Jahmiyya, die extremen Murji'a in Aqidah sind. Ja? Damit wir denen sagen, wenn ihr Salaf befolgt, wenn ihr Salafi seid, dann müsst ihr inshallah ta'ala diese Ulema befolgen. Weil wir tun es, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir werden gleich beginnen, inshallah ta'ala, die Aussagen von den islamischen Gelehrten zu nennen. Ja, eine nach den anderen, Kapitel für Kapitel. Ihr werdet es gleich verstehen, um was es geht, inshallah ta'ala, jedes Mal, wenn wir irgendeine dieser Fatawa erwähnen, mit Allah, der Barakat ta'ala, Erlaubnis. Was? Seid ihr bereit? Ich will, dass jeder inshallah ta'ala gut zuhört, damit ihm nicht irgendwas entgeht. Allahu Akbar. Imam Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, erwähnt oder überliefert uns Wörter von einem unserer größten Ulema, die wir haben. Ja? Einer der größten islamischen Gelehrten, die wir hatten. Die wir haben und von dem wir unsere Religion lernen. Ala wa huwa Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, al-Faruq. Der Sahabi, der Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, ja? Also Ibn al-Qayyim al-Jawziyya überliefert und sagt, Ala Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, إنما تنقض أرى الإسلام أروة أروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Der Islam, sagt Omar radiallahu anhu, der Islam wird Knoten für Knoten, also Stück für Stück zerfallen, wenn im Islam Leute kommen, die Jahiliyyah nicht kennen. Wenn im Islam Leute aufwachsen, die Jahiliyyah nicht kennen. Was bedeutet Jahiliyyah? Die den Kufr und Schirk nicht kennen. Sie kennen nicht die Akida, den Glauben, den die Mushrikin in Mekka hatten, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Wenn diese Zeit kommt, wird der Islam Stück für Stück, Knoten für Knoten zerreißen und in Stücke brechen. Und unsere Zeit ist es. Viele Leute wachsen im Islam auf, oder sie glauben, sie wachsen im Islam auf. Aber sie kennen nicht die Jahiliyyah. Sie kennen nicht den Kufr und den Schirk, der in Mekka war, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Sie kennen nicht die Jahiliyyah, und Jahiliyyah, das ist die Religion der Mushrikin in Mekka. Ha? Sie kennen sie nicht. Deswegen wurden sie so wie die Mushrikin in Mekka. Die Mushrikin in Mekka haben Statuen angebetet. Angebliche Muslime, die sich im Islam zuschreiben, beten Statuen an. Die Mushrikin in Mekka haben Opfer und Ibadat ihren Toten gebracht. Das gleiche machen Mushrikin in unserer Zeit. Die Mushrikin in Mekka hatten Vermittler zwischen sich und zwischen dem allmächtigen Gott, der Baraka Ta'ala. Die Mushrikin, die sich Islam zuschreiben, in unserer Zeit haben genau die gleichen Vermittler, die sie Allah näher bringen. Subhanallah. Das sind die Wörter von Umar ibn al-Khattab. Ja? Er nennt diese Leute wie? Er nennt sie Jahiliyun. Leute der Jahiliye. Ja? Sie werden kommen, sie werden im Islam aufwachsen, in einem muslimischen Haus. Es gibt islamische Bräuche bei denen im Haus und so weiter und so weiter. Aber er kennt nicht die Jahiliye. Und er wird genau in dieser Jahiliye, in diesem Schirk, in diesem Kufr, wird er eintreten und er weiß es selber nicht. Und er weiß es selber nicht. Frag die Leute, die Muschikin, die sich dem Islam zuschreiben in unserer Zeit. Ja? Frag sie, wie war der Schirk der Muschikin in Mekka? Warum sind das Ungläubige? Warum sind die Leute in Mekka Ungläubige gewesen? Kuffar. Warum? Weil die Staaten nur gebetet haben. Nehmen Allah und sie. Die Muschikin in unserer Zeit werden das nicht sagen. Die Muschikin in unserer Zeit sind Juhal gleichzeitig und sie werden sagen, weil sie nicht an Allah geglaubt haben. Sie haben nicht an Allah geglaubt. Wir sagen, nein, sie haben an Allah sehr wohl geglaubt. Sie haben sogar an Allah besser geglaubt als ihr. Sie haben Allah angebetet, einzig und alleine, wenn es ihnen gut, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn es ihnen schlecht ging, dann wussten sie, dass es niemanden gibt, der sie aus dem Problem rettet, außer Allah. So haben sie ihre Götzen und ihre falschen Gottheiten vergessen. Ja? Wenn es ihnen aber gut ging, haben sie Allah angebetet und diese Statuen. Aber die Muschikin in unserer Zeit, egal ob es ihnen gut geht oder schlecht geht, sie rufen nicht Allah, sie rufen ihre Schuyuch, er ruft seinen Hodja irgendwo in Türkei, obwohl er hier in Wien ist. Nicht übers Telefon, sondern im Traum, oder er macht die Augen zu und tut das Licht ausmachen, oder er holt sich ein Foto aus der Tasche und guckt darauf, hoffentlich er hört sein Scheichin und hilft ihm bei seinem Problem, das er gerade hat. Das sind Muschrikin, das sind Kuffar, das sind keine Muslime, wallahi ladin. Ja? Das sind die gleichen Muschrikin, die damals in der Zeit des Propheten Sallam gelebt haben. Ja? Und diese Sache ist nur demjenigen klar, den Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat. Und diejenigen, die Salama sind, die ungerecht sind und die der Sache nicht ernst und objektiv konfrontiert. Nein, die diese Sache nicht annehmen, ernst, damit sie wirklich sich Gedanken darüber machen, Allah wird sie nicht recht leiten. Weil sie spielen mit der Religion. Sie spielen mit der Religion. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagt Ibn al-Qayyim, وَهَذَا لِأَنَّهُ إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك أولى الإسلام. Warum ist das so? Deswegen, weil kennt nicht den Schirk und kennt nicht das, was der Koran verabscheut. Ja? Kennt nicht das, was der Koran verabscheut und was der Koran verbietet. ووقع فيه وأقره. Deswegen wird es machen. Wird in diese Sache eintreten, die der Koran verbietet und tadelt. Wird in diese Sache eintreten und wird es akar, wird es annehmen und es bezeugen und sagen, ja, das ist die Religion. Ja? Wird es aber nicht wissen, dass das die Religion von den Jahiliyyah ist, von der Zeit vor dem Islam. Oder Islam. Und auf diese Art und Weise wird der Islam zerbröseln, zerstört werden. Und wallahi, das ist genau das. Jeder redet jetzt über Islam. Jeder darf über Islam sprechen. Frag irgendeinen Trottel auf der Straße, bist du Muslim? Er sagt ja. Frag ihn über das Gebet. Er sagt ja, man muss nicht immer beten. Oh, Sheikh hat begonnen schon Islam zu erklären, zu interpretieren, dass Vorträge macht. In U-Bahn. Ja? Was machst du mit diesem Mädchen und so? Ja, ich habe einen Hodja gehört, der hat mir gesagt, er hat ja das Mädchen als halal erklärt. Ja? Gestern habe ich gesehen, bei einem Türken, ein Türke ruft mich bei sich in seinen Laden und sagt, komm, ich will dir zeigen, was diese Haiwan gemacht haben. Irgendwelche Türken. Er zeigt mir, die Türken haben irgendeinen Schnaps erfunden, was halal ist. Und haben noch Zertifikat halal. Dieser Türke hat sich so aufgeregt, er sagt, das sind Haiwan, wie können Sie dieses Getränk als halal erklären und so weiter, hat sich sehr aufgeregt. Ich dachte mir, ja, mashallah, dass er sich so aufregt, ist ein Zeichen des Imans. ist eifersüchtig. Er ist wütend für Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute solche Sachen für halal erklären. Das ist ein schönes Zeichen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das sollte niemanden wundern. In der Zeit, in der wir leben, wenn die Schuyuch oder die sogenannte Gelehrte, ja, Subhanallah, wenn wir gucken, ja, was sagen die Salaf über einen Sheikh, der sich den Herrschern nähert oder den Herrschern in die Nähe kommt. Ja? Sie sagen, derjenige, der einem Emir in die Nähe kommt, je näher er dem Emir ist, desto weiter hat er sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt. Je näher du dem Hakim, dem Herrscher, ja? Je näher du zu ihm bist, desto weiter bist du von Allah subhanahu wa ta'ala. Und über welchen Herrscher sprechen wir hier? Über einen islamischen Herrscher. Einen, der mit Scharia regiert. Ein Muslim. Subhanallah. Und was ist mit den Munafikin in unserer Zeit? Die sagen, sie werden Gelehrte. Kriechen aber bei den Tawarit, bei den Kuffar, bei den Kämpfer gegen Islam, bei den Verräter des Islams. Denen kriechen sie. Was wollen wir über die sagen? Wie weit haben sie sich von Allah entfernt? Und wie weit stecken sie in der Partei des verfluchten Iblis? Wallahi, sehr tief. Und solche Leute erklären uns den Islam. Und sobald du ihnen was sagst, sagen sie, oh, ihr seid, wer bringt euch das bei? Deswegen nennen wir die Fatawa und die Aussagen der größten Ulemas. Gibt es jemanden, der kommen kann, egal ob Murji oder Tahmi oder was weiß ich, irgendeine andere Sekte, die kommen und sagen, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, er war kein Gelehrter, von dem nehmen wir nicht. Wenn er das sagt, dann ist die Sache sowieso klar. Jemand kommt und sagt, von Imam Shafi'i nehmen wir nicht. Oder von Imam Abi Hanife nehmen wir nicht. Nein, das hören wir uns nicht an. Dann ist die Diskussion vorbei. Es ist leichter für uns. Dann sagen wir, Alhamdulillah, halas. Ja? Aber solange ihr sagt, wir befolgen diese großen Ulema, werdet ihr euch inshallah auch diesen Ulema unterwerfen und ihr werdet sie was? Gehorchen und respektieren. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nächste Fatwa. أيوة. فما زال هذا الشرك يزداد حتى ملأ الأرض قاسيها ودانيها وما زال الغرباء ينكرونه لكنهم أقل القليل لا يسمع لهم ولا يطاع. Diese Wörter sind geschrieben mit goldenen Buchstaben. Wallahi. Und wir werden Allah, mit Allahs Tabarak der Erlaubnis, das was wir hier lesen, werden wir inshallah, wir werden einen Freiwilligen von unseren Brüdern hier nehmen, der das alles aufschreibt. Fatwa, oder besser gesagt Aussage, und unten, wer von den islamischen Gelehrten, von den Salaf das sagt. Und dann werden wir inshallah am Ende. Das ist nur ein Buch. Wir haben vier, wir haben noch drei davon. Das ist Teil 1. Wir haben noch 2, 3 und 4. Und wir werden inshallah all das durchmachen. Dann werden wir am Ende ein Buch haben. Dann werden wir das inshallah mit Allahs Erlaubnis rausgeben. Damit die Muslime lernen können, inshallah ta'ala, und kein Jahil in den Gehirn, wie sagt man das? Gehirnwäsche. Waschen kann oder salzen kann oder was auch immer. Hast du nur machen. Wir nehmen Bekin. فَمَا زَالَ هَذَا شِرْكِ ازْدَادْ حَتَّى مَلَأَ الْأَرْضِ قَاسِيهَا وَدَانِيهَا وَمَا زَالَ الْغُرَبَاءُ يُنْكِرُونَهُ لَكِنَّهُمْ أَقَلُّ الْقَلِيلِ لَا يَسْمَعَ لَهُمْ وَلَا يُطَاعَ. Das sagt Sheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim al-Taymiyyah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah. Wie hat er geheißen? Ahmed ibn Abdul Halim. Ahmed ibn Abdul Halim, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala. Aywa. Er sagt, und dieser Schirk wird sich immer mehr und mehr verbreiten. Schirk. Wir haben über die Arten von Schirk gesprochen. Wir haben gesprochen, was ist Schirk? Schirk ist, dass du irgendetwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, dass du es irgendwem gibst, von den Geschöpfen. Egal, ob es sich um Eigenschaften handelt, egal, ob es sich um Ibadah handelt. Wenn du das irgendwem anderen schenkst, außer Allah, einem Melek oder einem Propheten oder einem Sheikh oder einem Hodja oder einem Ustaz, dann bist du ein Muschrik geworden. Schirk kommt von, was ist ein Schirk? Partnerschaft. Partner. Schereke, Yushariku Fischei, dass er mit ihm mitläuft. Teilhaber. Teilhaber, Barakallahu Fi. Wir können Beispiele aus dem Koran nennen, so viel ihr wollt. so viele ihr wollt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen, die Masajid, Masjid, Mehrzahl Masajid, sind für Allah da. Also die wurden gebaut, damit man Allah anbetet. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Deswegen rufe niemanden mit Allah gemeinsam. Ja? Rufe niemanden neben Allah an. Dass du sagst, ja Hassan, oder ja Hussein, oder ja Ali, oder ja Zahra, oder ja Abdul Qadir al-Jalani, oder ja Abdul Baki al-Fulani, oder ja Ustaz, so und so. Weil wenn du das machst, dann bist du ein Muschrik, genau wie die Muschrikin, die in Mekka gelebt haben, vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und die meisten sogenannten Muslime machen das heute. Ja? Beim Korban schlachten, er kann nicht sein Korban schlachten, dass er sagt, Bismillah, und schlachtet sein Korban. Um Allah näher zu kommen. Er schnappt sich den Kurban, das Schäfchen, und bringt es auf Grab von seinem Scheich und schlachtet es dort am Grab von seinem Scheich, weil sein Scheich war ein guter Mann und hat gute Kontakte zu Allah subhanahu wa ta'ala, und er wird sich für ihn einsetzen, er wird Schäfa für ihn machen. Was ist er? Er ist ein Muschrik, die gleichen Muschrikin in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in Mekka gelebt haben. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah sagt, dieser Schirk wird sich immer mehr und mehr verbreiten. Hatta yamla al-ard, bis er die ganze Erde bedeckt hat, erfüllt hat. Qasiha wa daniha, die hohen Berge und die tiefen Täler. Überall wird es Schirk geben. Wa ma zal al-ghuraba yunkirunahu. Aber es wird immer eine Gruppe Ghuraba, fremde Leute geben, die ihn Junkirone und ihn verbieten und verleugnen und sagen, nein, macht das nicht, das ist Schirk. Immer wird es eine kleine Gruppe geben, die das macht. Ghuraba. Was sind Ghuraba? Gharib. Gharib bedeutet fremd. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Bedal Islamu Ghariben. Der Islam hat mit fremden Leuten begonnen. Fremd. Egal wo er auftaucht, die Leute schauen auf ihn und zeigen mit ihm, schau dir den an. Er lebt im 14. Jahrhundert, schauen an wir, Ghuraba. Bedal Islamu Ghariben, der Islam hat begonnen mit Ghuraba, mit fremden Leuten. Waseyaudu Ghariben Kema Bedaa. Und er wird wieder zurückkommen mit Ghuraba, mit diesen Fremden, als eine fremde Religion. Genauso wie er begonnen hat. Fetuba al Ghuraba. Was bedeutet Fetuba al Ghuraba? Frohe Botschaft. Freuen sollen sich über die Belohnung, die diese Ghuraba, diese fremden Leute. Der Prophet kommt alleine in Mekka. Nur er ist Muslim in Mekka. Subhanallah. Nur er ist Gott ergeben, subhanahu wa ta'ala. Ein fremder Mann. Ein Garib, alleine. Niemand, er hat niemanden, keine Unterstützung, gar nichts. Dann hat er noch eine Gruppe von den Ghuraba, die genauso sind fremd. Die Leute sagen, wer sind die? Ha? Die sagen, alle diese Götter, es gibt nur einen Gott. Das sagen sie. Was ist los mit diesen Leuten? Das haben uns unsere Väter nicht beigebracht. Unsere Väter haben viele Götter angebetet. Diese Götter, diese 300, die um Kaaba herum sind und in der Kaaba drinnen sind. Das sind fremde Leute. Die sind mit einer neuen Religion gekommen. Die sind gekommen mit einer Religion, die unsere Religion zerstört, die Religion unserer Väter. Das sind fremde Leute. Und genau so werden immer diese fremden Leute auftauchen. Die kommen und sagen, es gibt keinen türkischen Islam, es gibt keinen arabischen Islam, es gibt keinen afghanischen, pakistanischen, es gibt den Islam des Propheten zusammen. Aywa. Aber die Juden gab es ja auch damals, die haben auch nur einen Gott angebetet. Die Juden waren Kuffar wegen anderer Gründe. Die haben ja auch nur einen Gott angebetet, die haben auch gesagt, Waqalat al-Yahudu Uzair ibn Allah. Und die Juden sagen, Uzair ist der Sohn Allahs. Aber trotzdem sagen sie, es gibt nur einen Gott, sagen die auch die Juden, nur einen Gott. Aber sie sind trotzdem Muschrikin. Die Juden so, ist ja, die haben 360 Götter angebetet in Mekka. Nein, in Mekka gab es keine Juden, Bruder. In Mekka gab es keine Juden. Juden gab es in Medina. In Mekka. Oh, kennst du den Hadith, wo der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Er war kein Jude. Zu ihm gesagt hat, oh, will ich zu dir, will ich noch jung sein, damit ich mit dir in die Schlacht gehe. Er war kein Jude. Aber er hat auch. Das war der verwandte Onkel von Khadija bint Khuwaylid. Baraka bin Nawfal. Baraka bin Nawfal. Er war etwas ganz anderes. Verstehst du nicht, Baraka bin Nawfal? Er starb danach, bevor irgendwas passiert ist. Ja? Der hat an dem Propheten Salome Zeichen gesehen. Aber der Prophet Salome hatte noch immer keine. Genau, er hat noch immer keine Offenbarung bekommen. Aber die Juden, wie gesagt, haben ihn. Aber die sind trotzdem Muschikin gewesen, sogar damals. Ja? Die haben auf den Propheten Salome erwartet. Sie kannten ihn, Mohammed. Und haben erwartet, dass er kommt. Jeden Tag sind sie in Medina und haben geguckt und schaut, gibt es neue Nachrichten über diesen neuen Propheten, weil sie wussten, dass er bald auftauchen wird. Aber als er kam, kein Jude war, also kein von Benu Israel, sondern von den Arabern, haben gesagt, nein, wir nehmen ihn nicht. Subhanallah. Ja, sie haben auch die Gesetzgebung geändert von der Tora. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das wir nicht vom Thema ablenken. Wir vergleichen nur die Muschrikin in unserer Zeit, die sich im Islam zuschreiben, und die Muschrikin, die in Mekka damals gelebt haben. Damit wir nicht vom Thema ablenken, dass wir nicht von jetzt beginnen, über Juden zu sprechen. Gibt es jemanden, der sagt, Juden sind Gläubige? Nur ein Schwachkopf wird das sagen. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Wa ma zal al-ghuraba yunkirunahu. Und es wird eine Gruppe von Ghuraba sein, die werden ihn immer verbieten und immer bekämpfen. Aber sie werden aqallul qalil, die kleinste Gruppe, die es gibt, wird diese Gruppe sein. Leute, die Schirk bekämpfen. Eine kleine Gruppe, aqallul qalil, also weniger als wenig werden sie sein, diese Gruppe von Ghuraba, von fremden Leuten, die gegen diesen Schirk kämpfen werden, und sie werden niemals aufhören, gegen diesen Schirk zu kämpfen. Weil das ist die größte Aufgabe, dass man gegen den Schirk kämpft, dass man gegen Muschrikin kämpft. Aber die wird immer eine kleine Gruppe sein. Was sagt Sheikh? Abdallah Azzam, rahimahullah ta'ala. Qalilun hum alladhina yahmiluna al-mabadi'. Es ist eine kleine Gruppe, die diese Religion trägt. Wirklich, diese Prinzipien des Islams, sie tragen sie auf ihren Schultern. Wa qalilun min hadha al-qalil. الَّذِينَ يَنْفِرُونَ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ تَبْلِيغِ هَذِهِ الْمَبَادِيَ وَالْقِيَمِ. Und noch eine kleine Gruppe ist die diese Religion trägt. Aber von dieser kleinen Gruppe eine noch kleinere Gruppe. Aus denen kannst du noch eine kleinere Gruppe herausnehmen. Sie rennen von dieser Dunya weg, damit sie diese Prinzipien des Islams, damit sie weitergeben können. Damit sie weitergeben können an andere Leute. وَقَلِيلٌ مِنْ هَذِهِ الصَّفَّةِ الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ مِنْ أَجْلِ نُسْرَةِ هَذَا الدِّينِ. Aber noch eine ganz kleine Gruppe, die dritte, die kleinste, von dieser kleinen Gruppe sind die, الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ لِنُسْرَةِ هَذَا الدِّينِ. Die, die alles hergeben, ihr Vermögen und ihr Blut, ihre Seelen geben sie her, damit sie diese, damit sie diese Prinzipien des Islams, damit sie helfen und damit sie weiter bleibt. Und Alhamdulillah, alle diese Gruppierungen sehen wir in unserer Zeit. Diese kleine Gruppe und dann unter denen eine kleinere Gruppe und die ganz kleinste Gruppe, die bereit sind, ihr Leben zu geben für diese Religion. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gegen wen kämpfen die Muslime in unserer Zeit? Na? Gleichzeitig die echten Mu'minin, diese kleine Gruppe. Und Wallahi, wir zweifeln nicht, dass das die Gruppe ist, wie der Prophet sagt, Al-Taifa Al-Mansura, die siegreiche Gruppe. Welche ist das? Sie kämpfen gleichzeitig gegen Juden, gegen Christen, gegen Araber, gegen Tschetschener kämpfen sie, gegen Pakistaner, sie kämpfen gegen Peshtuna, sie kämpfen gegen Türken, sie kämpfen gegen Kurden, sie kämpfen gegen Kommunisten. Gleichzeitig kämpfen sie gegen alle diese Feinde des Islams. Zur selben Zeit. Ala wa hum al-mujahiduna fi sabilillah. Wallahi, zur selben Zeit. Sie müssen kämpfen gegen Juden. Sie müssen kämpfen gegen Christen. Sie müssen kämpfen gegen ihre eigenen Leute, Araber. Araber, auf der anderen Seite Araber mit einer Uniform. Mit einer amerikanischen Uniform. Türken, türkische Flagge hier, kämpft gegen Islam, tötet Muslime. Ja? Der andere Pakistaner hat so ein Bart. Pakistaner, diese schöne pakistanische Flagge grün mit Mond und Stern, kämpft, tötet Muslime für wen? Für US-Dollar. Der Afghane hat so eine afghanische Kappe, oder einen großen Turban, wie Abu Hanife, Rahimahullah, es gehabt hat. Ja? Turban von Abu Hanife, aber tötet Muslime für US-Dollar. Ja? Und von den, zum Beispiel, die Brüder aus Tschetschenien kennen ihre Murtadin, ihre Kuffar dort, die gegen Muslime kämpfen. Und überall auf der ganzen Welt. Sie müssen gegen alle diese Gruppierungen kämpfen. Ja? Warum? Nur wegen einer Sache. Und das ist At-Tawhid. Ja? Nur wegen Tawhid, sonst gar nichts. Erdöl. Das ist kein Problem. Ja? Bodenschätze. Land. Ja? Gar nichts. Nicht von diesen Sachen ist ein Problem. Nur der Tawhid. Sobald jemand kam mit Tawhid, ja, haben die Leute ihn bekämpft. Haben versucht ihn zu töten. Ja? Mit allen Propheten war das so, subhanallah. Jesus, Isa a.s. wollten sie töten, haben einen anderen getötet. Aber nicht ihn. A.s. Den Propheten wollten sie töten. Ja? Und so weiter und so weiter. Wie der Bruder gerade erwähnt hat, also die Geschichte von Waraka ibn Naufel, wo er sagte, keiner ist mit dieser Sache gekommen, mit der du jetzt gerade kommst, dass es nur einen einzigen wahren Anbetungsgott, anbetungswürdigen Gott gibt, nur einen. Keiner kam mit dieser Idee, dass ihr eigenes Volk nicht gegen sie aufgestanden ist. Ja? Und ich wünschte mir, ich würde diesen Tag erleben, damit ich mich dir anschließen kann und damit ich mit dir gemeinsam kämpfen kann. Ja? Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diese Gruppe wird klein sein, die den Schirk bekämpfen. Ja? La yasma'u lahu wa la yuta'a. Die Leute hören nicht auf sie und die Leute gehorchen ihnen nicht. Ist das nicht so? Das sind die Wörter von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ja? Der vor 1000 Jahren gelebt hat. Subhanallah. Ja? Eine kleine Gruppe, die Leute hören nicht auf die. Ach, was, lass die reden, die. Ich habe Besseres zu tun. Ich habe mein Geld, meine, keine Ahnung, Aktien, die ich hier jage, Frauen und so weiter, lass die leben in einer anderen kleine Gruppe. Ja? Aber Alhamdulillah, der Professor hat gesagt, Vertubar al-Guraba, freuen sollen sich diese Guraba, diese Fremden, diese kleine Gruppe, freuen sollen sich. Und ich sage euch, ich möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dieser kleinen Gruppe machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dieser kleinen Gruppe machen. Ja? Weil wenn jemand kommt und sagt, das ist ein Delil von dem Shaitan höchstpersönlich. Ja, aber die sind viel mehr als ihr. Und die sind nur viele. Und die meisten sagen nicht das, was ihr sagt. Und die meisten haben solche und solche Akide und so einen solchen Glauben. Ist das ein Beweis? Nein, das ist ein Beweis gegen euch. Ja? Weil die meisten, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, werden nicht glauben. Die meisten werden Kuffar bleiben. Subhanallah. Auch wenn du alles von dir gibst und dich bemühst. Nein, die meisten werden Kuffar bleiben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das wir inshallah ta'ala, wir haben ziemlich spät begonnen. Ja? Aywa. Sagt Imam Abdul Latif und Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala, rahimahum Allah ta'ala, لقد عادت عبادة الأولياء والصالحين ودعاء الأوثان والشياطين كما كان قبل النبوة وفي زمن الفترة خذوا النعل بالنعل وحذوا القذة بالقذة ولا وهذا من أعلام النبوة ولقد أطبق على ترك الإسلام جمهور أهل الأهل البسيطة نعم sagt, das Anbeten der Aulia. Aulia, was ist Aulia? Mehrzahl von Wali. Wali ist ein Freund Allahs. Oder besser gesagt, ein Schützling Allahs. Oder ein besonders guter Gläubiger. Wali. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt es über alle Gläubigen. Dass alle Gläubigen Aulia sind. Alle Gläubigen, alle Mu'minin, die beten und Gutes tun, sind Aulia. Allahs Schützlinge. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alle Gottesfürchtigen. In Auliyahu illa al-Muttaqun. Die Gottesfürchtigen, das sind Allahs Auliya, Allahs Freunde, Allahs Schützlinge. Ja? Sagt Sheikh Rahimahullah Ta'ala, Imam Abdul Latif. Und also Abdurrahman bin Hassan. Laqad adat ibadatu al-Auliya'i was-Salihin. Das Anbeten von diesen Auliya, von diesen guten Männern, die gestorben sind, gute Muslime, die gestorben sind und jetzt unter der Erde sind. Ja? Dass man diese Auliya anbetet und Salihin und gute Menschen, die früher gelebt haben, diese Art von Schirk ist wieder zurückgekehrt. Die Menschen beten wieder diese Toten in Gräbern an. Wer hat Schirk überhaupt begonnen? Ja? Wann hat das erste Mal Schilf begonnen auf der Erde? In der Zeit von Nuh a.s. oder im Volk von Nuh a.s. Es gab vorher Salihun, gute Gläubige, gute Mu'minin, Führer von den Menschen. Sie waren die Besten in ihren Taten, in ihren Ibadat und so weiter und so weiter. Als sie starben, haben sie den Leuten gefehlt. Sie haben Geschichten über, könnt ihr euch erinnern, dieser Alim, dieser Sheikh, dieser, er hat so und so gemacht, könnt ihr euch erinnern. Und der Sheikh, Shaitan kam zu ihnen und sagt, wieso gibt es hier nicht einfach Bilder an die Wände, damit ihr euch an sie erinnern könnt. Es ist schön, bei euren Sitzungen, dass ihr auch da seid. Mashallah, da ist einer, da ist, diese Leute, damit ihr euch an sie erinnert, damit ihr sie nicht vergisst. Könnt ihr euch nicht erinnern, wie gut sie waren, subhanallah. Ja? Die nächste Generation, der Shaitan kommt und sagt, wieso macht sie nicht Statuen von denen? Statuen, damit sie da sind. Bilder sind nicht so modern. Ja? Statuen sind besser. Und ihre Enkel haben Statuen gebaut. Ja? Und nach heiligen Generationen, als das Wissen verschwunden ist, kam der Shaitan und sagte zu den nächsten Generationen, die ihre Ururväter nicht einmal erkannten, die sie vergessen haben, diese Statuen haben eure Väter angebetet. Und so begann zum ersten Mal Schirk auf dieser Welt. Und genau so gibt es Schirk in unserer Zeit. Es gibt sogenannte Moscheen. Moscheen, das sind keine Moscheen, das sind Synagogen oder Tempel, nennt sie, wie sie wollen. Muschrikin-Tempel. Leute beten und machen. Im Mihrab steht ein riesiges Bild von irgendeinem mit grünen Turban und mit einem langen Bart. Wie in einer Kirche, wie in einem Muschrikin-Tempel. Und das nennen Leute Moschee. Dort wird gebetet und Esan gemacht und so. In Indien, in Pakistan gibt es solche sogenannte Moscheen. Das sind aber keine Moscheen. Der Sheikh steht an der Wand und alle beten in seine Richtung. Ja? Und dann nennen sie seinen Namen und dann rufen sie ihn und so. Aber dass wir nicht so weit gehen nach Indien oder irgendwo nach Asien, kehren wir wieder zurück nach Mittleren Osten und in Europa hier, wie sehr sich der Schirk verbreitet hat. Sekten. Er sagt nie, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagt, Abu Bakr sagt, Omar sagt, Khalid ibn Walid, Abu Huraira. Das kennen sie nicht. Sie sagen nur, wie heißt dieser? Suleiman Gülen oder Fülen oder wie die heißen? Oder Fethullah Fulani oder der. Wo ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wo ist der Prophet? Wo sind die Sahaba, die Banullah alaihi? Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Es gibt Sheikh, dieser Sheikh, dieser. Wer sind diese Leute? Wer hat ihnen bezeugt mit islamischem Wissen? Wenn sie nicht, wie Imam Shafi rahimahullah ta'ala sagt, Wissen ist nur das. Ha? Wissen, Ilm ist nur an Hadathana. Der hat uns erzählt, der überliefert von dem. Nur das ist Ilm. Hadathana oder an. Das ist Wissen. Der hat uns erzählt, von wem? Von seinem Sheikh. Und der Sheikh von seinem. Der von Imam al-Bukhari. Und der von dem. Der von seinem. Der von diesem Tabi'i. Der von Sahabi radiallahu anhu. Und der Sahabi von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wie Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, als die Leute gekommen sind, um ihn, mit ihm zu sprechen, sie wollten ihn fragen über den Hadith über Shafa'a. Ja? Und Anas radiallahu anhu sagt, qala lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt. Und dann beginnt der Hadith. Das ist ein, aber nicht irgendein Gülen oder was weiß ich, irgendwer. Was in seine wo wird da der Prophet erwähnt? Wo? Nirgends hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alim ist der, den alle Muslime kennen. Ha? Ein Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Wer kennt ihn nicht? Ha? Nehmen wir die Sahaba. Nehmen wir die Imame, Sufyan al-Thawri. Abdullah ibn Mubarak. Ibrahim al-Nahai. Hassan al-Basri, alle kennen die, aber diesen Gülen kennen Leute aus Türkei, sonst niemand. Und er behauptet, dass seine Religion die richtige ist, sein Weg ist der richtige. Das bedeutet, alle anderen Muslime sind auf dem falschen Weg, wenn sie ihn nicht kennenlernen und ihn nicht wollen. Oder dieser Jubeli. Und wir haben küssen lassen. Wer hat wen geküsst? Gülen hat die Hand vom Papst. Gülen hat die Hand vom Papst. Und Gülen war daneben. Und? War er nicht böse? Nein. Er hat gelachen. Das ist eine Religion. Das können Sie küssen, wie Sie wollen. Dann sagt der Sheikh Al-Azhar, und die Dua zu den Statuen und zu dem Shaitan, höchstpersönlich. Die Leute beten den Shaitan an. All diese Arten von Schirk, die es in der Zeit des Propheten gab, ist wieder zurückgekehrt. Kema kana qabla nubuwa, genau so wie es vor dem Prophetentum war. Wa fi zaman al-fatra, und in der Zeit, wo es keine Propheten gab. Zaman al-fatra bedeutet Zeit ohne Propheten. Ja? Khadwa na'li bin na'l. Khadwa na'li bin na'l. Ihr wisst, was na'l sind? Schlappschuhe oder Schuhe. Ja? Sandalen, so wie die Sandalen aneinander stehen. Genau gleich. Ja? Und wie zwei zum Beispiel Holzstücke nebeneinander stehen. Und das ist ein Zeichen des Prophetentums, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat darauf hingedeutet, als er sagte, und sie werden aus dem Islam raustreten in Gruppen, genauso wie sie in großen Herrscharen und Gruppen eingetreten sind. Nach dem Tod des Propheten, was passiert mit der arabischen Halbinsel? Die meisten Leute werden wieder Murtadin, sie verlassen den Islam. Mekka, Medina und Taif, nur diese drei Städte bleiben im Islam, ohne Wenn und Aber. Und Abu Bakr al-Siddiq bewaffnet die Sahaba, radiallahu anhum, und schickt sie in alle Städte, dass sie jeden Murtad zurück zu Islam bringen, oder er hat den Kopf verloren. Was? Was? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In der Zeit der Sahaba war das. Was wollen wir dann über unsere Zeit sagen? Ja? Über unsere Zeit, was wollen wir über unsere Zeit sagen? Jemand kommt und spricht über den Islam. Die Leute sprechen über Islam, was wir vorhin gesagt haben, aber haben keine Ahnung von Islam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und wenn du ihm etwas sagst, was er nicht kennt, Allah. Wenn du ihm irgendwas sagst, hört auf mit dem Handy zu spielen, Brüder. Allah. Wir sind beim Vortrag. Keine Spielerei. Ja? Wenn du ihm irgendwas sagst, was er nicht hören möchte, oder wenn du ihm irgendwas sagst, was er nicht kennt, weißt du, was dann passiert? Er wird dich... Nein, er wird dich sofort durchstreichen, Hawass. Weil er kennt das nicht. Er will nur Sachen, die er kennt. Nur, dass man davon spricht. Ja? Aber die Sahaba kannten sie Religion? Nein. Der Professor bekam mit einer Sache, die keiner von ihnen kannte. Weil ihre Herzen so offen waren, ja? Weil ihre Herzen so rein waren, haben sie sofort alles akzeptiert, was der Prophet ihnen gegeben hat. Ja? Ma atakumun nebiyu, ma atakumun rasulu fakhudhu. Das, was der Prophet euch gibt, nimmt es. Was der Prophet euch gibt, nimmt es. Nicht, was euch Gülen oder Pulen oder irgendwer sagt, nimmt es. Was der Prophet euch gibt, nimmt es. Ja? Was sagen Imam Abu Hanife und Imam Shafi und Imam Malik und Imam Ahmed ibn Hanbal? Ha? Jede Aussage von mir, die ich euch gesagt habe, wenn ihr ein Hadith findet, Hadith, Aussage des Propheten, das nicht übereinstimmt mit dem, was ich sage, dann verletzt sofort das, was ich sage, und nimmt den Hadith. Wissen die Leute überhaupt, was ein Hadith ist? Wissen die Leute, was eine Aussage des Propheten ist? Nein, sie wissen das nicht. Denn hätten sie, würden sie den Propheten a.s. lieben, dann wäre der Prophet schlimmer. Sie würden ständig seine Wörter erwähnen, wiederholen. Der Prophet hat das gemacht. Der Prophet hat so gesagt. Der Prophet hat dies. Nein, die Leute haben den Propheten vergessen und erwähnen irgendwelche Menschen, die selber so waren, also dass sie den Propheten nie erwähnt haben. Hasbunallahu. ولقد أطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة. Und die Menschen auf der ganzen Welt haben sich vereint, dass sie Islam verlassen. Die Menschen haben sich vereint, dass sie den Islam verlassen, damit sie den Islam bekämpfen, dass sie nicht annehmen diese ganzen Unionen auf der ganzen Welt. Ja? Die Vereinigten Städte von Amerika. Staaten von Amerika, die Vereinigten von Afrika, die Vereinigten von Europa, die Vereinigten von Asien, alle haben sich vereinigt im Kampf gegen wen, bitte? Ja? Gegen Ja'juj und Ma'juj? Im Kampf gegen Islam. Ha? Alle. Der sogenannte Krieg gegen Terror. Wallahi, das ist nur eine Lüge. Ha? Und das, auf diesen Blödsinn sind nur die Dummköpfe eingefallen. Ja, reingefallen, besser gesagt. Ja? Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen Islam, mein Lieber. Du darfst Bart haben, kein Problem. Du darfst kurze Hose haben, kein Problem. Deine Frau kann Kopftuch, du kannst auch beten. Aber dein Herz muss leer sein. Dein Herz muss wie eine Blechbüchse sein. Ja? Kannst reingeben, was du willst, und rausholen, wann immer du willst. Ja? Wann immer du willst. Ein muslimischer Soldat in der britischen Armee. Wo ist da die Liebe zum Islam, wenn einer mit einer britischen Uniform in den Irak oder in Afghanistan zieht? Sein Name ist Mohammed al-Fulani. Subhanallah, wer hat ihm das beigebracht, diesen Kufr? Ja? Wer hat ihm das beigebracht? Ulema, seine Ulema, die bösen Ulema, die Ulema des Scheitans. Seine Schuyuch, seine Hodjas haben ihm das beigebracht. Ja, du darfst. Ja? Ein getöteter Kurde ist kein Schahid, aber ein getöteter türkischer Soldat ist Schahid. Für was ist er denn gestorben? Für La ilaha illallah oder für La ilaha illa Atatürk? Für La ilaha illa Atatürk ist er gestorben. Deswegen ist er ein Schahid. Ja? Bei den türkischen Hodja mit so einer großen Kappe kommt die Fernseher und sagt, heute sind 10 Schuhada gefallen im Kampf gegen die bösen Kurden. Und ich verteidige nicht die Kurden. Die sind Kommunisten, wo Yasser Billah. Ja? Oder nicht? Ja. Die Kurden selber sollen sagen, die hier sind. Ja? Nicht. Aber was ist das für eine Lüge? Schämst du dich nicht? Fürchtest du nicht Allah? Dass du mit so einer muslimischen, unter Anführungszeichen, Kappe und mit einem islamischen Anzug, mit dieser Jubbe, dass du vor den Menschen kommst und sie anlügst, so unverschämt sie anlügst und sagst, dass ein türkischer Soldat ein Schahid ist? Schahid ist einer, der fi sabilillah kämpft und getötet wird. Aber für welchen, für was kämpft er? Fi sabilillah? Ja? Für Scharia? Für Koran und Sunna? Nein, Wallah, er kämpft, dass Türkei säkularistisch bleibt. Dass man dort Alkohol trinken kann. Dass du eine Prostituierte finden kannst. Überall, wo immer du bist. Dass jeder Kafir an die Strände vom Schwarzen Meer kommen kann und in Bodrum und in Ankara und Izmir und keine Ahnung wo. Und Kuffar, dass die Kuffar dort jede Art von Sünden machen können, ungestört. Von wem? Von diesen muslimischen, islamistischen, von diesen ganzen. Ja? Und wisst ihr, was sie da noch machen? Als sie gesehen haben, dass manchmal einige Muslime langsam die Sache durchschauen, sie haben gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen die gleichen Kuffar, die gleichen Tawarid, wir nehmen die gleichen Murtadin, die gleichen Verräter des Islams und wir geben ihnen einen anderen Namen. Wir nehmen sie ab jetzt Islamisten. Islamistische Partei. Wallahi wäre das eine islamistische Partei. Sie wäre niemals an der Spitze der türkischen Regierung. Ebeden. Ja? Niemals wäre sie islamistisch, wäre sie niemals an der Spitze, ja, der türkischen Regierung. Ebeden, das ist unmöglich. Weil islamistisch bedeutet, einer, der will das Koran regiert. Willst du das Koran regiert? Nein, ich will nicht das Koran regiert. Ja? Wir wollen ein Multikulti-Türkei. Wollen wir weiter schauen da? Wir haben noch zwei Fettpass, die werden wir schnell erwähnen, inshallah da. Lakat, ittukhid al-andad fil amsari wal-kura wa jamia ahli al-bilad. من اليمن والشام والنجد والتهامة وجميع ديار الإسلام وهو الاعتقاد في القبور إمام محمد بن إسماعيل السنعاني ein berühmter Name bei den Salafis Mohammed bin Ismail As-An'ani رحمه الله تعالى ein großer Imam sagt لقد اتخذ الأنداد في الأمصار والقرى والجميع أهل البلاد die Leute haben sich falsche Gottheiten أنداد ند ein falscher Gott. Die Menschen haben sich falsche Gottheiten genommen, die sie anbeten, in den Dörfern und in den Städten. Und bei allen Bewohnern des Landes, er meint damit das islamische Land, von Maghrib bis Indien und noch weiter, und von Jemen bis Europa. Plötzlich war er, glaube ich, gekommen. von Afrika bis Asien, von Jemen bis Europa. Leute haben sich, Muslime, die sich Islam zuschreiben, haben sich falsche Gottheiten genommen. In den Dörfern und Städten und im ganzen Land. In Jemen und in Scham und in Nejd und Tahama. Und im ganzen islamischen Land haben die Leute begonnen, falsche Gottheiten anzubeten. Und das ist was? Das ist die falsche Aqida, was es Gräber angeht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wer hat, nehmen wir die muslimischen Länder, Moschee und überall rundherum Gräber. Egal. Subhanallah. Sagt Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Ma naja min shirk. Hada shirk al-akbar. Illa man jarrada tawhidahu lillahi wa taqarraba bimakdil mushrikina ila Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah sagt. Keiner hat sich von diesem Shirk gerettet. Min hada shirk. Shirk al-akbar. Keiner hat sich von diesem Schirk gerettet, von diesem großen Schirk, sagt Ibn al-Qayyim, illa men jarrada tawhidahu lillah, außer der seinen Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verwirklicht hat, wa taqarraba bimakdi al-mushrikin ila Allah, und der versucht, Allah näher zu kommen, indem er die Mushrikin verabscheut. Ja? Wenn du die Mushrikin verabscheust, wenn du sie hast, damit kommst du Allah näher. Das ist eine Ibadah, einer der größten Ibadat. Wenn du die Mushrikin, die andere Götter anbeten und ihre Ibadat zu jemandem anderen widmen, barakallahu fikum, dass du solche Leute verabscheust und hast, das ist einer der größten Ibadat. Und so kannst du an Allah näher kommen. Wie Ibrahim a.s. Was sagt Ibrahim a.s.? إذ قال إبراهيم والذين معه إذ قالوا قد كان لكم أسوة حسنة. Ihr habt das beste Beispiel, die beste Kudwa, das beste Vorbild. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr habt das beste Vorbild im Ibrahim a.s. und die mit ihm zusammen waren. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. Als sie zu ihrem Volk gesagt haben, zu ihrem Volk, nicht zu den Afrikanern, sondern ihren eigenen Volk. إنا براء منكم. Wir sagen uns von euch los. ومما تعبدون من دون الله. Und das, was ihr neben Allah anbetet. كفرنا بكم. Wir haben Kufr an euch gemacht. Ihr seid für uns also Kuffar. Eure Religion ist Kufr. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء. Und zwischen uns hat Feindseligkeit und Hass begonnen. Abadan. Und das wird ewig so halten. حتى تؤمنوا بالله وحده. Bis ihr nur Allah an den einen einzigen, bis ihr nur an ihn einen einzigen glaubt. Das ist die Botschaft von allen Propheten. Kampf gegen Schirk und gegen Mushrikin. La haula wa la quwwata illa billah. Darf ich noch allerdings Fatwa nehmen? Von Imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa sagt: Inna al-Islam la yastaqimu illa bi mu'adati al-mushrikin, fa in lam yu'adihim fa huwa minhum, wa in lam yaf'alu. Noch einmal, für die Arabisch verstehen: Inna al-Islam la yastaqimu illa bi mu'adati al-mushrikin, fa in lam yu'adihim fa huwa minhum, wa in lam yaf'alu. Der Islam kann nicht, la yastaqim, also der Islam kann nicht, bleiben, kann nicht festbleiben. Nein, der Islam bei einem Menschen, dass du als Muslim bleibst, dass du Muslim bleibst. Dass Islam standhaft bleibt, dass dein Islam, wir reden nicht von Islam allgemein, sondern von deinem Islam, deinem Glauben. La yastaqim illa bi mu'adati al-mushrikin. Außer Feindseligkeit gegenüber den Mushrikin. Nur mit dem. Wie das Ibrahim a.s. gemacht hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Der Prophet hatte keine Lust auf Römer oder Perser. Das kam erst danach. Zuerst unsere eigenen Mushrikin von den Quraysh, von unserem Stamm, von Beni Hashim und den anderen Mushrikin in Mekka. Unsere Familie in Badr. Wen haben Hamza und Ali, radiallahu anhuma, wen haben sie getötet in Badr? Alles Familienangehörige von den Mushrikin, die den Schirk verteidigt haben und den Propheten verleugnet haben. Eigene Familie. Jeder, der gegen Propheten kämpft, Allah, es gibt keine Familie mehr. Wir sind nicht mehr verwandt. Wir wollen auch keine Verwandtschaft mit denen, die den Propheten bekämpfen. Alayhi salatu wassalam. Fa'illam yu'adihim. Wenn er nicht seine Feindseligkeit, wenn er nicht die Kuffar hasst, die Mushrikin, Kuffar sind was anderes. Na? Die Mushrikin, wenn er sie nicht als seine Feinde nimmt, na? Dann gehört er zu ihnen. Auch wenn er es nicht äußerlich macht, er gehört zu ihnen. Wenn er sagt, na, ich kann nicht die ägyptische Armee, ich kann nicht sagen, dass ein Kuffar sind. Ich kann nicht sagen, die türkische Regierung oder türkische Soldaten sind Kuffar. Ich kann nicht, das sind Türken und Türken sind Nachkommen von Osmanen. Osmanen und Türken sind zwei verschiedene Sachen. Osmanen haben die Flagge von La ilaha illallah getragen bis Wien. Aber die türkische Armee trägt die Flagge von wem? Ja? Das von Allah und den Kindern. Alhamdulillah, dass wir Leute haben, die diese Sache checken, die den Nationalismus. Die haben ihm nicht erlaubt, dass er ihre Religion verdreckt und verschmutzt. Hasbun Allahu wa ni'mal Wakeel. Möge Allah mir verzeihen und euch und alle Muslime verzeihen. Also, okay. Kannst du die Quellen dazu sagen fürs Aufschreiben? Inshallah, das werden wir danach machen. Ja, das ist ja aufgeschrieben. Diese Fatawa, die wir hier erwähnen, ja, diese Fatawa sind nur Zusammenfassung von dem ganzen Thema. Und damit wir nicht das ganze Thema erwähnen, wir nehmen nur die Zusammenfassung.